ich dich nur so kommen. Ich zeig dir meine Hand. Fall dich aus meiner Hand. Das ist für heute alles. Ich schwör auf jedes Wort. Sag dir mir, was du dunkel tust. Und du sagst, du musst jetzt fort. Ich lass dich nicht raus. Ich lass dich nicht stehen. Ich weiß, I'm high. of oblivion into the lover's place. I'm sucked in a bottle full of tears and bad wine. Stuck to weeks now, know that we fade out right now. We'll be right back. is an anymore. And once it was an animal, it had a sound that mowed the lawn. Mark. Hey Mark. Hey Mark. Hey Mark. Hey Mark. Wer ist der Coolste hier? Du nicht. Hey Mark. Hey Mark. Hey Mark. Hey Mark. Hey Mark. Hey Mark. Wer ist der Coolste hier? Du nicht. Warum fickt er nicht mit dir? Ich ficke dich, ficke dich, ficke dich. Ficke du, fickst er, fickt. Wir alle ficken, wir müssen ficken. Warum fickt er nicht mit dir? Du hast doch ganz hier gar nicht, du bist doch gar der Schrank. Fick dich, Donner, leck mich doch an Sack. Du hast doch ganz hier gar nicht, du bist doch gar der Schrank.